Bitte schön. Okay. Gut. Guten Abend. Guten Abend. Ural ist mein Name. Ich bin auf dieser Station als Assistentarztin tätig und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Bevor Sie mir über Ihre Beschwerden erzählen, möchte ich einige persönliche Daten erfragen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, bin ich. Ja, wie heißen Sie? Ich heiße Olaf Holtkamp. Holtkamp. Herr Holtkamp, könnten Sie bitte Ihren Vor- und Nachnamen langsam buchstabieren? Ja, Olaf schreibt sich O L A F Olaf Ja. Holtkamp H O L T K A M P Holtkamp. Holtkamp. Ja, klar. Wie alt sind Sie, Herr Holtkamp? 65. 65. Wann sind Sie genau geboren? Am 15. April 1958. Wie groß sind Sie? 1,76 Meter. Wie viel wiegen Sie zurzeit? 81 Kilo. Was führt Sie zu uns, Herr Holtkamp? Was kann ich für Sie tun? Ja, ich habe seit gestern ganz starke Schmerzen im linken Unterschenkel und im Fuß. Also linker Unterschenkel und Fuß habe ich ganz starke Schmerzen. Ich kann gar nicht mehr richtig gehen oder auch nicht mehr drauf stehen. Ja, das muss ich jetzt untersuchen lassen bei Ihnen, woran das liegt. Okay. Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten? Die sind langsam aufgetreten, aber dann wurden sie dann ganz heftig. Okay. Seit wann haben Sie diese Beschwerden? Also seit gestern ist es ganz stark, ja. Seit gestern ganz stark, aber vorher natürlich haben Sie ein bisschen Beschwerden. Ja, in den Wochen vorher, da tat mir der Unterschenkel auch schon mal weh, wenn ich etwas gegangen bin, gelaufen. Dann war das auch sehr schmerzhaft und dann musste ich immer anhalten und stoppen. Und nach einer Zeit ging es dann wieder besser. Das ist so Okay. seit vielleicht 5 Wochen. Wochen. Ja, aber seit gestern ist es eben ist der Schmerz. Haben Sie Ihrem Bauch, Bein Rötung, Schwollen oder andere Das Bein fühlt sich, glaube Beschwerden? ich, irgendwie, das Bein fühlt sich irgendwie so, das sieht ein bisschen anders aus, das sieht irgendwie heller aus. Es ist ein Heller. bisschen heller als das andere Bein. Ja. Hast die Beinrotung? Hat die Beinrotung, oder? Na, so richtig gerötet nicht, aber hell. Also das andere Bein sieht irgendwie dunkler aus. Das normale Bein, wo ich keine Schmerzen habe, das hat eine etwas andere Farbe, etwas dunklere Farbe. Okay, ich verstehe. Ich verstehe momentan. Haben Sie Fieber bemerkt im Bein? Nein, kein Fieber. Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? Nein. Können Sie genauer beschreiben die Schmerzen? Eher dumpf, stechend, brennend, steckend? Ich würde sagen, das ist ein dumpfer Schmerz. Auch wie wenn jemand um das Bein rumgreift und drückt. Ja. Okay. Wie stark sind die Schmerzen? Einer Schmerzskala von 0 bis 10. 0 kein Schmerzen und 10 sehr starken Schmerzen. Ah, ich würde sagen 7 bis 8. Jo. Haben Sie gegen die Schmerzen etwas genommen? Eingenommen? Ja, ich habe in der Nacht heute habe ich Paracetamol genommen, 2 Tabletten, aber Ja. das hat nicht viel verbessert. Etwas vielleicht, aber Okay. nicht viel. Okay. Ich denke, 500 Milligramm, 2 Tabletten beiden haben Sie Zwei Tabletten. abgenommen. Ja, ich glaube, das sind Tabletten für Erwachsene. Okay. Mhm. 2 Tabletten beiden haben Sie eingenommen. 2 Tabletten auf einmal, ja. Okay. Haben Sie deswegen andere etwas machen, kalte oder warme Flasche? Nee, habe ich nicht probiert. Mhm. Irgendwie fühlt sich das Bein etwas kühler an, etwas kälter an. Ja, okay. Sie haben kühle Gefühl. Seit 5 Wochen haben Sie Beschwerden. Ja, ich muss fragen, wenn Sie laufen, haben Sie ein bisschen ruhig bleiben oder Also, wie wie viel gesagt, Meter, ja, wie viel Meter laufen Sie? wenn der Schmerz anfängt, würde ich sagen 70 Meter, dann fängt es Ja. an zu schmerzen. Und dann, wenn Sie ein bisschen ruhig bleiben, dann können Sie noch mal weiter laufen. Genau. Ich muss dann anhalten oder mich irgendwo hinsetzen. Und nach einigen Minuten geht es dann wieder besser. Dann kann ich wieder weitergehen. Okay. Ich verstehe. Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Ja, wenn ich gehe, ne? Also No, Neugier. wenn ich gegangen bin. Aber wie gesagt, seit gestern ist der Schmerz immer da. Ja. Ich verstehe. Waren Sie früher deswegen schon bei einem anderen Arzt? Nein, dies nicht, nee. Die Schmerzen in der Zeit verschlechtert. Ich verstehe richtig, ja. Und Sie nehmen, nein, okay. Gibt es Ihre, nein, ich muss andere fragen. Haben Sie Fieber, Schüttelfrost oder Nachtschweiß? Nein, habe ich nicht. Haben Sie kalten Schweiß bemerkt Nein. während der Schmerz? Nein. Okay. Leiden Sie unter Appetitlosigkeit? Nein. Appetit ist immer gut. Immer gut. Okay. Haben Sie Schweiß, na, ist Ihnen Schwindel oder Schweiß vor den Augen? Nein, ist mir nicht. Nee. Haben Sie Geburtstag verloren? Nein. Nein. Haben Sie Erbrechen oder Übelkeit? Nein, habe ich nicht gehabt jetzt. Haben Sie Probleme oder haben Sie Schlafstörungen? Ich kann gut schlafen. Ich muss in der Nacht regelmäßig einmal auf Toilette und Wasser lassen. Meist so gegen 3 Uhr. Aber dann kann ich wieder gut einschlafen. Ja. Trinken Sie viele Wasser oder Alkohol? Alkohol, ich trinke abends eine Flasche Bier, mal vielleicht einen Schnaps, aber nicht regelmäßig. Ich verstehe. Ja, nochmal, ich muss nochmal fragen. Haben Sie Probleme mit dem Stuhlgang? Nein, ich hatte vor einem Jahr hatte ich eine Darmspiegelung zur Vorsorge. Da war alles in Ordnung. Okay, Gott sei Dank. Nach dem bestimmten Jahre muss man Mitspiegelung kontrolliert. Ja, Ja, ist ja. richtig. Und haben Sie Herzrasen, Herzklopfen oder Atemnot? Nein, habe ich Okay. nicht. Atemnot habe ich manchmal, ich habe manchmal, ich, das heißt, ich habe eine chronische Bronchitis. Ah ja. Ja, manchmal, gerade im Winter und Herbst, ist es manchmal so, dass ich dann einige Wochen stark husten muss. Aber zurzeit ist das nicht so. Okay. Sie haben gesagt, chronische Bronchitis haben Sie. Haben Sie andere Krankheiten? Was verstehen Sie unter anderen Krankheiten? Zum Beispiel Zuckerkrankheit, Bluthochdruck. Ach so, ja, doch hohen Blutdruck habe ich. Das habe ich schon, das habe ich schon länger, bestimmt schon seit 20 Jahren. Und 20 Jahre. nehme auch Medikamente ein, und habe auch hohe Blutfette, hohes Cholesterin, auch hohe Harnsäure. Hatte auch schon zwei Gichtanfälle, die waren sehr schmerzhaft. Ja, und da nehme ich auch Tabletten für ein. Ja, ich verstehe. Ich muss Schritt für Schritt fragen. Sie haben chronische Bronchitis. Seit wann haben Sie? Chronische Bronchitis, oh, ich schätze seit 5 Jahren, 10 Jahren. Okay. Aber im Momentan, Sie sind gut und Sie haben arterielle Hypertonie, Sie haben Bluthochdruck seit 20 Jahren. Ja, und Sie haben Blutfette-Werte. Ja, seit Und wann haben Sie? oh, ich schätze seit 10 Jahren. 10 Jahren. Ja. Und Sie haben andere Beschwerden gesagt, aber ich könnte nicht ganz verstanden. Also Bitte. ich habe auch hohe Harnsäure. Harnsäurewert ist hoch und deswegen habe ich zweimal schon einen Gichtanfall gehabt. Gicht. Im Fuß, Entzündung im Fußgelenk. Ich weiß. Wir sagen im Medizinischen gut. Ja, okay. Ja, und nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Ja, ich nehme einmal Candesartan, habe ich hier auf dem Zettel stehen. Candesartan, Wie viel Milligramm? 16 Milligramm, nämlich eine Maus. Dann nehme ich Simvastatin, Ja. 10 Milligramm, eine Tablette, auch morgens. Ich nehme noch Allopurinol, dahinter steht 300. Nehme 300 ich noch Gramm eine Tablette morgens. morgens. Und wenn die chronische Bronchitis ganz stark ist, dann bekomme ich von meinem Arzt ein Spray. Also, Spray. ja, da sind so zwei Wirkstoffe drin. Einmal ist da Cortison drin und einmal irgendwas, was die Bronchien, sagt er immer, aufweitet, größer macht. Aber Ja. das nehme ich nicht immer. Das nehme ich nur, Okay. wenn ich so eine Bronchitis stark habe. Okay. Wenn die Attacken. Wissen Sie die Medikamentesnamen? Das heißt, wie Ani. Wie Ani. Wie Ani. V-I-A-N-I. V-I-A-N-I. Wie Ani. Wie Ani. Es inhalt Cortison und Bronchodilatator, ich glaube, ja. Zum Aufweiten. Okay. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ja. Zweimal am täglich Ja, benutzen das Sie. nehme ich dann Okay. zweimal am Tag. Danach muss ich immer den Mund ausspülen. Okay. Ja. Wurden Sie schon einmal operiert? Ja, ich wurde schon mal operiert. Einmal, da war ich, glaube ich, 18 Jahre alt, am Blinddarm. Und vor, glaube ich, 7 Jahren wurde ich an der Bandscheibe operiert. Da hatte ich einen Bandscheibenvorfall, links, und das strahlte auch ins Bein aus, in den Fuß. Und das musste dann operiert werden. Ja, das war ungefähr vor 7 Jahren. 7 Jahre. Die, vor 7 Jahren, vor sieben. Vor 7 Jahren. Ja, ich verstehe. In London, Bandscheibenvorfall, Vorfall, Ja, in das, London, Liebe. der Schmerz strahlte da ins Bein aus, der Ischias-Schmerz. Und das Ja. war in der Lendenwirbelsäule. Ich meine, Okay. irgendwie fünfter Lendenwirbel oder darunter, was in dem Bereich. Okay. Gab es eine Komplikation während Danach Operation? habe ich viel Krankengymnastik bekommen und Übungen gemacht, und das ist dann gut geworden. Habe Ja, ich. es ist gut, es ist gut. Haben Sie gegen etwas Allergien oder Unverträglichkeit? Nein, habe ich nicht. Rauchen Sie? Ja, ich rauche. Ich rauche jeden Tag eine Schachtel, und Das ist zu viel. das Ganze schon ziemlich lange, 45 Jahre. 45 Jahre lange haben Sie rauchen täglich ein Schachtel Zigarette. Ja, Ja. es ist so viel und regelmäßiger Nikotinkonsum schadet Ihrer Gesundheit. Ich rate Ihnen, möglichst so aufzuhören oder zu reduzieren, bitte. Ja, also das sagt Ja. mir meine Familie, sagt mir das, das sagt mir mein Arzt, aber ich habe es bisher nicht geschafft. Ja. Herr Holtkampf, trinken Sie Alkohol? Ja, abends eine Flasche Bier und eben etwas auch, manchmal einen Schnaps, aber Knapp. Wo nicht eigentlich, aber ich erinnere mich, ja? unregelmäßig. Unregelmäßig. Bitte nehmen Sie nicht persönlich, es ist eine Routinefrage. Nehmen Sie sonstige Drogen? Nein. Ich muss fragen, gibt es in Ihrer Familie wichtige Erkrankungen, von denen ich wissen sollte? Ich meine, Ihr Vater, Ihre Mutter oder Geschwister. Mein Vater, der ist mit 80 Jahren verstorben, an einem Tut mir Schlaganfall. leid. An einem Schlaganfall verstorben. Aha. Mutter, die lebt, die ist 92 Jahre alt, die hat auch hohen Blutdruck und hat ein schwaches Herz inzwischen. Also das ist nicht mehr, arbeitet nicht mehr so gut, und sie hat auch Zucker. Zucker. Zucker. Ja. Okay, ich verstehe. Ich habe noch Haben Sie Geschwister? einen Bruder, der ist Ja. 62 Jahre alt. Der hat auch hohen Blutdruck, aber sonst geht es ihm ganz gut. Na, Bluthochdruck hat er. Ja. Ja. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin jetzt Rentner seit einem Jahr. Ich habe vorher als Maurer gearbeitet, auf dem Bau. Ich habe Häuser gebaut. Vor ein Jahren. Ja, ich gratuliere Sie Ihnen. Ja. Gartenarbeit. Nee, Garten ist als Maurer. Der Maurer, Maurer. der baut Häuser. Okay. Ja. Und wie ist Ihr Familienstand? Bin verheiratet. Zwei Kinder, Sind Sie gesund? die eine Tochter hat eine Schilddrüsen. Unterfunktion, aber sie bekommt Medikament und damit ist das gut Ja, eingestellt. gut. Mit wem wohnen Sie? Mit meiner Frau. Ist andere Tochter gesund? Ja. Herr Holtkampf, ich möchte sammeln Ihre Beschwerden, weil ich wissen, dass ich ganz richtig verstanden habe. Ja, Okay? ja. Ja, Sie haben ungefähr 5 Wochen ähnliche, aber leichtere Beschwerden, dass Sie haben gestern plötzlich aufgetretener linker Unterschenkelschmerzen. Okay? Seit gestern habe ich starke Schmerzen im linken Unterschenkel und Fuß. Und diese Okay. Schmerzen sind ähnlich aufgetreten seit 5 Wochen Okay. ungefähr, aber schwächer, nicht so stark wie jetzt. Okay. Aber gestern Abend sind Haben die Schmerzen wir 4 Minuten schlechter. eben, sei eben. Okay. Ja. Keine Zeit. Deswegen ein bisschen. Ja. Ist es fertig? 20 Minuten? Ja, fast fertig, aber Okay, eine ja. Minute. Okay, ich möchte ein bisschen Übung machen. Ja. Ja, danke. Und Sie haben helle Beine und wenn Sie laufen möchten, möchten Sie laufen ungefähr 70 Meter und dann müssen Sie ein paar aufstehen und dann nach 1 oder 2 Minuten können Sie Also weitermachen, ja. ich, nach 70, ungefähr 70 Metern Strecke, Gehstrecke, muss ich anhalten, weil mein Bein so schmerzt. Nach einigen Minuten Pause geht es wieder besser, sodass ich wieder etwas gehen kann. Gut. Und Sie haben kein Fieber, kein Störfrost und kein Atemnot, Herzrasen oder andere Beschwerden. Sie müssen wegen Ihrer Beschwerden ein paar bleiben zu uns ein paar bei uns bleiben. Ja, wir müssen ein paar Untersuchungen durchführen Ja. und dann können wir weiter sprechen. Okay, das können wir gerne so machen. Gut, Okay. dann haben Sie jetzt ein paar Minuten Zeit, die Fachausdrücke Ja. möglichst zu übersetzen oder die Patientensprache in Fachmedizin zu übersetzen. Ja. Und das Insofern. Problem ist, haben Kollegen andere Fragen? Haben Sie bemerkt, Ihre Beine etwas auffällig? Also das Bein, das linke Bein, was so schmerzt, ist, glaube ich, sieht etwas heller aus. Helle, aber Ja. Wunde, zum Beispiel offene Wunde. Wunde, keine Wunde. Keine. Haben Sie vor kurzem eine längere Reise? Nein, habe ich nicht gemacht. Nee. Nee. Das Bein ist auch nicht geschwollen. Verschlimmern sich die Schmerzen bei der Hochlagerung des Beines? Das habe ich noch nicht ausprobiert. Okay. Haben Sie die Beschwerden nur bei Bewegung oder auch in Ruhe? In Ruhe. Also seit gestern habe ich die Schmerzen immer. Immer. Ja. Auch in Ruhe. Ich möchte mich gar nicht bewegen, weil es dann wahrscheinlich noch mehr schmerzt. Ich habe auch kein gutes Kraftgefühl mehr im Bein. Da kann ich nicht auftreten. Vorher war es so, dass die Schmerzen bei Bewegung sich verschlimmerten, wenn ich gegangen bin oder so. Ja. Diese Fragen, die folgende Fragen nicht gefragt, aber müssen wir in der Prüfung fragen. Hatten Sie einen Unfall zum Beispiel? Nein, nein, ich habe früher mal Arbeitsunfälle gehabt auf dem Bau, aber nicht mit dem Bein. Ich hatte mal Unfälle an der Schulter und am Arm, aber am Bein, ich hatte auch zuletzt in letzter Zeit keinen Unfall, keinen Sturz. Ist Ihnen schuppige Haut oder Haarausfall am Schienbein oder am Unterschenkel aufgefallen? Nein. Nein, ist mir nicht aufgefallen. Ja. Ja, okay. Gibt es in Ihrer Familie Gefäßerkrankungen? Gefäß, was heißt eine Gefäßerkrankung? Gefäß, ja. Ja, deine Mutter Herzinsuffizienz, dein Vater Schlaganfall gestorben. Okay, ja. Also der war Gefäße, ach, Ja, Blutgefäße. Gefäße. Vater ist am Schlaganfall verstorben, ja. Und mein Bruder hat hohen Blutdruck. Ja. Ja. Und bis gestern könnten Sie nach kurzen Pause weitergehen? Bis gestern konnte ich noch Ja. gehen in diesen kurzen Strecken. So 70 Meter konnte ich immer gehen und dann musste ich immer pausieren. Aber seit gestern geht das nicht mehr. Können wir anfangen, Frau Bural? Oder? Ja, ich Okay. probiere. Ja, Ja, ich versuche. wir probieren das. Ja. Ja. Guten Abend, Herr Oberarzt. Guten Abend. Bural ist mein Name und heute habe ich einen Patienten, heißt Olaf Holtkampf, eine Anamnesegespräch durchgeführt. Er ist 65 Jahre alt, am 15. April 1958 und 1,76 Meter groß und 81 Kilogramm schwer. Ja. Er kam zu uns wegen seit gestern 5. Langsam aufgetretener Schmerzen in linke Unterschenkelbein und linke Fuß. Er berichtete Füllgefühl und Blässen im Bein oder Fell im Bein, ja. Er hat kein Fieber, kein Schwollen bemerkt und die Schmerzen als Dumpf und Intensität liegt beim 7 bis 8 von 10. Außerdem berichtete der Patient, dass er seit 5 Wochen ähnliche, aber leichtere Beschwerden hat. Er läuft ungefähr 70 Meter. Dann muss er ein paar Minuten aushalten und dann kann er weitergehen. Und er hat kein Fieber, kein Steilfrost, keine Appetitlosigkeit und keine Probleme im Stuhl- oder Schlafstörungen. Er geht nur einmal die Toilette. Einmalige Nykturie. Nykturie, ja. Nykturie. Er hat Nykturie einmal. Vor Erkrankungen ist eine arterielle Hypertonie. Ich muss tragen. Ja. Seit 10 Jahren chronische Bronchitis seit 5 Jahren, nein, arterielle Hypertonie seit 20 Jahren, chronische Bronchitis seit 5 Jahren und Hyperlipidämie seit 10 Jahren bekannt. Und er hat auch eine Gicht und er hatte zweimal Attacke. Es besteht eine Hyperurikämie. Hyperurikämie, okay. Eine zweimalige Arthritis urica. Arthritis urica. Gichtanfall. Oder Gicht, Arthritis durch erhöhte Attacke, falsch. Okay. Es besteht eine Hyperlipidämie und Hypercholesterinämie. Hypercholesterin, okay. Und die chronische Bronchitis kann man wahrscheinlich als COPD. Ah, ja, okay. Ja, ist mein Fehler. an der Operationen sind eine Osteosynthese wegen Unterschenkelfraktur oder Nein, es war eine Operation wegen eines Bandscheibenvorfalles, leider. Ja, und eine Bandscheibe, eine Discus prolapsus OP. Wahrscheinlich im Segment L5, S1, links. Links, okay. Und er hatte ein Kolo. Noch eine Appendektomie. Im 18. Lebensjahr eine Appendektomie. Ja. Eine Blinddarmoperation, ne? Gibt es Risikofaktoren bei dem Patienten? Ja, natürlich. Er raucht viele Nikotin, viele Zigaretten täglich und auch er arterielle Hypertonie und Gewicht nicht so viel. Und ich denke, meine Verdacht auf. Entschuldigung, ich würde kurz sagen, es besteht bei dem Patienten ein erhebliches Risikoprofil im Sinne einer arteriellen Hypertonie, einer Hypercholesterinämie, einer Hyperurikämie und eines starken Nikotinabusus über 45 Package Years. Und das macht eine hohe Risikokonstellation für Herz-Kreislauf-Erkrankungen aus. Ja. Ja. Familiengenese und Familiengenese, männliche. Familienanamnese, ist die Familienanamnese auffällig? Ja, in der Familienanamnese ergab sie, der Vater hat leidet an Moment, wo ist? Der Vater der Vater ist an Apoplex gestorben. Ja, ja. Und die Mutter leidet. Wie alt war der Vater da, als er verstorben ist? Mit 80 Jahren. Der Vater ist mit 80 Jahren an einem Apoplex verstorben. Ja, und die Mutter leidet an arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus und er hatte Myokardinfarkt. Momentan, die Mutter hat eine Herzschwäche, wahrscheinlich eine Herzinsuffizienz, eine Myokardinsuffizienz, aber kein Myokardinfarkt. Ich verstehe, Mai. Okay, Insuffizienz. Okay. Gut. Und der Bruder ist 62 Jahre alt und leidet an arterieller Hypertonie. Auch gibt familiär Prädisposition. Also es besteht sowohl im Bereich der persönlichen Risikofaktoren bei dem Patienten als auch im Bereich der Familienanamnese eine erhebliche Risikokonstellation für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung oder ein Gefäßrisiko. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, meine Verdachtsdiagnose auf periphere arterielle Verschlusskrankheit im Bein. Okay. Oh, tut mir leid, meine Verbindung ist sehr schlecht. Ich höre kann nicht hören. Ich höre Sie ganz gut. Wir hören Raja. Ich kann nicht hören. Okay. Sie können mich nicht hören, ach so. Okay. Ja, im Moment kann ich. Schön. Okay. Also, finanziell der Verdachtsdiagnose wahrscheinlich akuter Gefäßverschluss. Ja. Bereich des proximalen Unterschenkels links. Aha. Bei PAVK. PAVK, ja. Anamnestisch Claudicatio intermittens bei dem Patienten, wie er das schildert. 70 Meter Gehstrecke, dann und es besteht eine erhebliche Risikokonstellation im Sinne eines Nikotinabusus und Hypercholesterinämie, ja, genau. Und so weiter. Gut, was ist differenzialdiagnostisch in Betracht? Differenzialdiagnostischen eine auch Arthritis ulcera und wie macht sich eine Arthritis ulcera bemerkbar? Meistens kleine und kleine. Bei der Arthritis ulcera ist es ja meistens betroffen, oft das Großzehengrundgelenk. Und rote Farbe. Und Berührungsempfindlichkeit, das wäre die Arthritis ulcera, die würde nicht unbedingt so einen Unterschenkelschmerz machen. Ja, ja. Ein Kältegefühl machen, das ist mehr ein Hitzegefühl, was die Patienten oft verspüren. Aber momentan eher. Ja, ist okay. Denken Sie eventuell noch eine Differentialdiagnose im Bereich eines erneuten Bandscheibenprolapses, einer Lumboischialgie, die zwar so nicht typisch ist, aber der Patient ist davor operiert. Ja. Aber kein Taubheitsgefühl oder keine Ausstrahlung? Nein, Ausstrahlung nicht, aber der Patient hat zumindest gesagt, er hat starke Schmerzen im Bein und er hat das Gefühl, ist nicht so ganz gut anders als im anderen Bein. Es ist nicht typisch, aber wenn wir differenzialdiagnostische Erwägungen machen, sollte man zumindest mal dran denken. Aber in erster Linie ist wahrscheinlich eine akute Gefäßproblematik, ein akuter Gefäßverschluss, die Ursache der Beschwerden des Patienten. Na? Gut. Ich finde, Sie haben das versucht, auch systematisch zu erfassen. Ich habe Sie eigentlich gut verstanden. Sie haben so ein bisschen gewechselt zwischen mehreren Zetteln, habe ich den Eindruck. Auf der einen Seite lag links ein Zettel, auf der anderen Seite rechts ein Zettel. Und dann haben Sie Notizen gemacht. Und am Ende hatten Sie Probleme, das wieder zusammenzufinden. Ja, leider. Möglichst nur ein Blatt vor sich haben und das systematisch abfragen, weil sonst kommen sie nachher durcheinander in der Vorstellung beim Oberarzt. Ja, genau. Da sollten Sie drauf achten und Sie haben sich bemüht, die Fachsprachebegriffe oder anzuwenden. Denken Sie dran, die chronische Bronchitis ruhig als COPD zu bezeichnen. Ja. Genau, und nicht, Ureka. Urikämie, ja, Hyperurikämie. Ja, Urikämie. Und fand ich das gut. Und Sie sagen ja, Sie machen das zum ersten Mal und dafür haben Sie das, finde ich, gut gelöst. Und das ist immer ein Stress. Immer ein Aber Stress. Es ist so typisch, ja, zum Beispiel, 70 Meter laufen und dann ein paar Minuten aushalten und dann weiter gehen. Sehr typisch für mich. Ja, okay. Wir nennen das ruhig in der Vorstellung. Man kann sagen, es besteht eine Claudicatio-Symptomatik im Sinne einer freien Gehstrecke von maximal 70 Metern. Der Patient anhalten, da geht es nicht weiter, weil es so schmerzt. Ne? Ja. Ich denke, denken Sie so an die vielen Zettel, machen Sie nur einen Zettel, ein Blatt. Ja. Da arbeiten Sie sich systematisch sozusagen runter. Das ist, glaube ich, hilfreich für die Organisation. Ja, danke. Danke für Ihre Tipps. Danke. Wichtig ist, wenn Sie etwas nicht verstehen, fragen Sie nach. Auch den Patienten fragen. Können Sie das bitte noch einmal wiederholen? Sie sprachen zum Beispiel statt dem Bandscheibenvorfall, sagten Sie, es war eine Unterschenkelfraktur. Davon war nicht die Rede. Das war dann interpretiert. Ich bin sehr aufgeregt. Nein, alles gut. Alles gut. Ja.